If you are not ready, get ready. Was ist denn? Sind wir da? Oh Gott, na endlich. Lang war ich weg. Doch so lang. Okay. Alles klar, dann. Ja. Soll ich da rauf? Okay, ich gehe ja schon. Mein Gott. Ich bin eindeutig zu fett für sowas. Oh, was kommt jetzt? Hallo? Ach nö. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren musikalischen Ausgabe von Kabu Junge. Ja, wir stehen kurz vor der 50. Ausgabe des großartigen Podcasts. Und da dachte ich mir, ich mache nochmal einen kleinen Musikpodcast. Dann habe ich mich auf die Suche begeben nach, wie immer, für mich großartiger Spielmusik. Und damit möchte ich sofort anfangen, und zwar mit dem Age of Mythology Soundtrack. Wer Age of Mythology nicht kennt, ganz kurz, es ist Age of Empires, nur halt im alten Griechenland. Und es ist ein großartiger Soundtrack, der immer im Hintergrund läuft, und daraus spiele ich euch jetzt den Song Chocolate Outline. Ja, der heißt wirklich so. Er wurde komponiert von Stephen Rippey und Kevin McMullen. Viel Spaß. Thank you. Kommen wir zu Mirror's Edge. Ja, ich weiß, ich benutze in jedem Musikpodcast Mirror's Edge. Warum mache ich das eigentlich? Weil ich die Musik großartig finde? Ja. Weil ich den Komponisten Magnus Birgersson großartig finde? Ja. Weil das Spiel für mich eins der unterschätztesten Games der Welt ist? Ja. Und weil ich mehrere Leute dazu bringen möchte, dieses Spiel zu spielen? Ja. Auf jeden Fall. Genau deswegen tue ich das. Und jetzt spiele ich euch das E3-Trailer-Theme. Kommen wir nun zu Commandos 2. Wer Commandos nicht kennt, Commandos ist eine Taktik-Strategiespielreihe. Nur dieses Mal spielt man im Zweiten Weltkrieg und man spielt eine kleine Gruppe von Soldaten, die halt sich durch verschiedene riesengroße Karten durchschleichen müssen. Im Prinzip genau dasselbe wie Desperados zum Beispiel. Oder wie Robin Hood oder wie Chicago 1930. Das Spiel, was keiner mehr kennt, aber im Prinzip der... Das offizielle Spiel zu Die Unbestechlichen war. Kein Scheiß. Könnt ihr nachschauen. Commandos 2 ist eins meiner absoluten Lieblingsgames, die ich damals gespielt habe, als ich noch jünger war. Ich habe dieses Spiel rauf und runter gesuchtet. Und ich hatte natürlich immer diesen großartigen, fantastischen Soundtrack von Matteo Pasquale im Hintergrund und im Ohr. Und es ist halt, oh, es ist so gut. Es ist, daraus spielt euch jetzt A Storm is Coming. Wer mich kennt, weiß, ich mag sehr strange und weirde Games. Eins der seltsamsten und gleich zu witzigsten und besten, die ich bis jetzt gespielt habe, ist Crypt of the Necrodancer. Indem man eine weibliche Hauptfigur spielt, die sich durch eine Krypt durchbuddelt, und zwar im Takt von elektrischer, sehr, sehr geiler Musik. Und wenn man in die Nähe vom Shopkeeper kommt, dann hört man den Shopkeeper singen und weiß, wohin man graben muss. Und dieser absolut bescheuerte Soundtrack ist absolut großartig. Er wurde übrigens komponiert von Danny Baranowski, und daraus spiele ich euch jetzt Cryptique 1 and 2 with Shopkeeper. Eines der für mich wohl besten und unterschätztesten Adventures aller Zeiten ist Grim Fandango. Die Figuren, die Geschichte, die Grafik, dieser Stil, einfach nur fantastisch. Und unter anderem auch der unglaublich geniale Soundtrack, der komponiert wurde von Peter McConnell. Einfach nur absolut großartig. Und daraus spiele ich euch jetzt Mr. Frustration Man. Und ja, die Musik ist sehr jazzlastig und sie klingt auch sehr frustrierend, aber gleichzeitig auch sehr genial. Wenn es um Metroidvanias geht, habe ich nicht sonderlich viele gespielt, glaube ich. Oder ich habe sie gespielt und habe erst später realisiert, dass sie überhaupt Metroidvanias sind. Wer die alten Metroid-Spiele kennt, wie zum Beispiel Super Metroid oder Metroid alleine oder jetzt das neue, ich glaube Metroid Dreadful, glaube ich, das ist irgendwie sowas, der weiß ja genau, um was ich da rede. Da, zum Beispiel auch die Castlevania-Spiele. Aber eins der Spiele, die mich tatsächlich sehr beeindruckt haben, ist Time Spinner. Es ist ein Indie-Game, es ist ein großartiges Spiel, es hat mit verschiedenen Kräften, wie zum Beispiel, dass du die Zeit anhalten kannst, über Gegner so drüber springen kannst und auch sozusagen die Bosse, die du kämpfst, auch so anhältst und halt verschiedene Sachen machst. Und du hast so schwebende Kristallkugeln um dich herum, die du auch verschieden upgraden kannst. Ist ganz cool gemacht, gefällt mir. Und auch der Soundtrack ist sehr gut. Der wurde komponiert von Jeff Ball. Und daraus, aus diesem wunderbaren Soundtrack, spiele ich euch jetzt Pioneers Horizon. Pixelige Weltraumspiele gibt es zuhauf. Zu Abermilliarden. Aber keins davon hat mich so sehr damals gefesselt wie FTL oder auch Faster Than Light. Ein absolut großartiges Spiel, das durch einen Kickstarter entstanden ist. Hey, eins der Dinge, die Kickstarter tatsächlich auch zustande gebracht hat. Juhu! Und nicht, dass die Leute mit dem Geld einfach gerannt sind. Der Soundtrack wurde produziert von Ben Prunty und daraus spiele ich euch jetzt einfach The Faster Than Light Soundtrack Space Cruiser Titelsong. Ach ja, Star Wars. Star Wars ist schwierig. Es gibt viele Leute, die mögen Star Wars, viele Leute, die mögen Star Wars nicht, viele Leute können mit Star Wars nichts anfangen. Ich mag Star Wars, ich liebe Star Wars. Ich finde auch sehr, sehr viele Spiele von Star Wars fantastisch, wie zum Beispiel Knights of the Old Republic, zu dem wir auch einen Podcast gemacht haben. Ich habe Knights of the Republic mittlerweile durchgespielt, yay, Ich habe es tatsächlich geschafft und bin gerade dran, den neu erschienenen zweiten Teil für die Switch durchzuspielen. Also es ist für die Switch neu erschienen. Der Soundtrack von Knights of the Old Republic ist natürlich fantastisch. Er wurde selbstverständlich gemacht von Jeremy Soule. Und wer Jeremy Soule nicht kennt, der hat vermutlich noch nie Videospiele gespielt, weil der Typ hat unglaublich viele Musikstücke gemacht. Kleines Beispiel zum Beispiel Skyrim. Dafür ist er verantwortlich. Oder Icewind Dale. Oder Dungeon Siege. Oder aus irgendeinem Grund Metal Gear Solid Peacemaker. Oder ZOMG. Was auch kein Mensch mehr kennt. Dennoch, ja, Jeremy Soule halt, ne, ist ein fantastischer Composer. Und aus dem großartigen ersten Teil von Star Wars Knights of the Old Republic spiele ich euch jetzt Inside the Sith Base. Kennt jemand von euch eigentlich noch Shadow Hearts? Shadow Hearts ist eine sehr, sehr, sehr, sehr strange JRPG-Reihe, von der es drei Teile gab. Teil 1 erschienen wir uns nie, Teil 2 gab es bei uns genauso wie Teil 3. Es ist ein sehr, sehr weirdes Ding. Produziert wurde das damals vom Studio Nautilus und kam unter anderem nur für die PlayStation 2 raus. Ich fand das Spiel damals großartig. Ich besitze Teil 2 und Teil 3, die sind heute fast nicht mehr zu kriegen. Die Spiele sind super, Spiele sind lang, Spiele sind sauschwer, aber aus irgendeinem Grund gemischt mit Horror, Action und Comedy. Es ist sehr weird, es ist sehr strange und der Soundtrack ist einfach nur fantastisch in jeglicher gottverdammter Hinsicht. Der Soundtrack wurde übrigens komponiert von Yoshitaka Hirota und ist einfach nur ein großartiges Ding. Und deswegen spiele ich euch jetzt aus dem Shadow Hearts 2 Soundtrack Old Smudged Map. Map of Europe. Viele von euch wissen, dass ich ein absoluter Fan von sehr seltsamen japanischen Games bin. Und unter anderem bin ich ein unglaublich riesengroßer Fan von Valkyria Chronicles. Wer Valkyria Chronicles nicht kennt, Valkyria Chronicles ist eine Rundenstrategiespielreihe, in dem du mit den Figuren nicht von oben, sondern aus der Schulterperspektive durch die Gegend läufst, taktisch vorgehst und somit Kämpfe und Schlachten gewinnst. Das Ganze ist sehr, sehr, sehr, sehr Anime. Aber die Geschichte und die Mechaniken dieser großartigen Spiele sind meines Erachtens einfach fantastisch. Teil 1 erschien damals für die PlayStation 3, Teil 2 nur für die PSP, Teil 3 nur für die PSP und in Japan. Ich besitze eine japanische Kopie davon übrigens für die PSP. Und Teil 4 Jahre später für die PlayStation 4. Und unter anderem auch für PC. Ich finde Valkyria Chronicles fantastisch. Ich kann jedem empfehlen, wenn ihr mit der Reihe anfangen wollt, fangt ruhig mit Teil 4 an. Die ganzen Spiele hängen nicht zusammen. Es ist jeweils eine eigene Story mit vielleicht ein, zwei Charakteren, die ab und zu die vielleicht auftauchen, aber dies ist eigentlich nur nicht sonderlich wichtig. Produziert und komponiert wurde der Soundtrack von Hitoshi Sakimoto und aus dem großartigen zweiten Teil der Reihe spiele ich euch jetzt Valkyria Chronicles 2 Main Theme, denn es ist tatsächlich auch bis jetzt mein Lieblingsteil. Wisst ihr, welches Spiel ich niemals durchgespielt habe bisher? Half-Life. obwohl ich den Anfang auswendig kenne, bis zu einer bestimmten Stelle. Und zwar ab da, wo der Staudamm anfängt. Wenn sich Leute noch daran erinnern, an dieses uralte Spiel. Genau da habe ich damals aufgehört, weil ich aus irgendeinem Grund nicht weiterkam. Aber ich kenne den Anfang bis dahin. Nur halt kenne ich, weiß ich nicht, wie Half-Life 1 ausgegangen ist. Ich habe keine Ahnung. Werde ich das nachholen? Vermutlich nicht. Dennoch finde ich den Credits-Song von Half-Life sehr, sehr geil. Er wurde übrigens produziert von Kelly Bailey. Und den spiele ich euch einfach jetzt mal vor. Wir skippen einfach das Game und gehen direkt zu den Credits. Euch nicht auch schon mal gedacht, so immer nur der Held sein ist langweilig? Ich wäre gerne der befreundete NPC vom Helden des großartigen Rollenspiels, was ich gerade spiele. Dann habe ich eine gute Nachricht für euch, denn White Knight Chronicles ist genau das, was ihr sucht. Und ich verscheiße euch nicht, das ist tatsächlich so. Ihr seid der NPC, der Nebencharakter des Main-Charakters. Und ihr seid der hässlichste Charakter, aber der Charakter, der einfach nur furchtbar ist. Das Spiel im Allgemeinen ist relativ okay. Es ist sehr grindig. Es ist aufgebaut wie ein MMO. Es hatte früher Online-Server, die es nicht mehr hat. Es ist eine sehr weirde Story. Der Hauptheld ist ein absoluter Vollidiot. Aber er darf am Ende die Frau retten. Und das er kriegt auch am Ende er ist sozusagen dann derjenige, der alles kriegt und du bist nur der doofe NPC, der den Daumen hoch hält und sich freut, dass sein bester Freund der Beste ist. Es ist so weird, es ist so strange. Der Soundtrack dazu ist absolut großartig und er hat auch mehrere Komponisten, unter anderem Takeshi Inoue, Yumiko Hashitsume und Noriyosa Agamatsu. Und ja, der Soundtrack ist fantastisch und daraus spiele ich euch jetzt The Travelers. Daddy! Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Musikpodcasts. Ich danke euch fürs Zuhören, aber möchte euch mit einem der wohl großartigsten Songs aus einem der wohl miesesten Spiele der letzten Jahre verabschieden. Und zwar möchte ich euch das großartige Meat, Meat, Bloody Meat vorspielen aus Dungeons & Dragons Dark Alliance. Das Spiel selber ist mittelmäßig. Die Leute, die die Cutscenes und die Musik gemacht haben, hatten eindeutig mehr Spaß als die Leute, die das Gameplay programmiert haben. Die Musik wurde komponiert von Matthew Laville. Und wie gesagt, ich spiele euch jetzt den wohl besten Song überhaupt, denn wenn man nämlich auf dem Weg zu diesen Trollen oder Trollenähnlichen Viechern ist, hört man die ganze Zeit diesen Song im Hintergrund und ich habe ihn eine sehr lange Zeit nicht mehr aus meinem Kopf gekriegt und er ist einfach fantastisch. Damit verabschiede ich mich nochmal, wünsche euch alles Gute und wir hören uns zur 50. Ausgabe von Kaboom, Junge. Man. Mit Blut im Mund, Blut im Mund, Blut im Mund, Blut im Mund, Blut im Mund, Blut im Mund. I want 5 pounds of flesh, and I want it fast. I like it kicking and screaming, I like it when it's squealing. Of its begging, I'm starving. To turn me from my Eden. I want my.